Abschnitt 36. Aus Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 2. Von Fridtjof Nansen, übersetzt von Mathilde Mann. Anhang. Das wissenschaftliche Ergebnis der Expedition. Teil 7. Die Bildung von Drumlins und Asa. Indem ich über die Notwendigkeit nachdachte, dass eine so starke Abschmelzung, wie sie hier angedeutet worden ist, auf der Unterfläche eines jeden einigermaßen dicken Inlandseises vor sich gehen muss, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass man sich dadurch die glazialen Erscheinungen erklären kann, für die man bis dahin noch keine genügende Begründung hat finden können. Ich will hier ganz besonders die sogenannten Drumlins oder Lenticularis Hills und die Asa oder die sogenannten Kames besprechen. Die ersteren sind Bildungen, welche hauptsächlich in Amerika vorkommen. In Europa findet man sie namentlich in Irland und England. Wir haben sie möglicherweise auch in Norwegen. Die eigentümlichen Hügel, die man an mehreren Stellen findet, zum Beispiel bei Orre, müssen meiner Ansicht nach als solche aufgefasst werden. Drumlins sind niedrige, längliche und völlig regelmäßige, aus Kies und Steinen gebildete Hügel. Die Breite beträgt gewöhnlich die Hälfte oder zwei Drittel der Länge, welche ihrerseits zwischen 200 bis 5000 Fuß schwankt. Die Höhe schwankt zwischen 25 bis 200 Fuß, je nachdem die Ausdehnung groß oder klein ist. Sie liegen stets oben auf den sogenannten Grundmoränen, die unter anderem in Amerika sehr verbreitet sind. Sie haben die Eigentümlichkeit, dass sie dort, wo sie auftreten, sehr dicht liegen. Die Längenachse läuft fast stets parallel mit der Scheuerstreifen und folglich mit den Bewegungen des Gletschers. Sie scheinen nicht aus einem Material zu bestehen, das in einem wesentlichen Grade vom Wasser befördert sein kann. Sie gleichen dagegen im Bau den Grundmoränen. Sie haben keine Schichtenbildung. Wenigstens ist diese äußerst unvollständig und sie sind sehr kompakt oder möglicherweise stark zusammengepresst. In ihrem Bau unterscheiden sie sich infolgedessen sehr von den Asa, wie man später ersehen wird. Dass diese Hügel auf irgendeine Weise durch die Gletscher der Eisperiode gebildet sein müssen, ist sicher. Wie dies aber geschehen ist, darüber haben die Geologen sich vergebens die Köpfe zerbrochen. Man hat unter anderem gemeint, dass es die Moräne oben auf dem Gletscher sei, die sich hier in größeren oder kleineren Unebenheiten gesammelt habe und so weiter. Erstens aber hat, wie wir oben sehen, keine solche Moräne auf der Oberfläche des Gletschers existiert. Und zweitens ist es unverständlich, wie es möglich sein sollte, dies ganze Material zu transportieren und in die Unebenheiten, in Klammern Ausrufezeichen, hineinzupacken. Ich glaube, dass sich diese Hügel ganz einfach dadurch erklären lassen, dass der Gletscher ebenso wenig auf der Unterfläche regelmäßig schmilzt, wie er es auf der Oberfläche tut. Ebenso wie im Kleinen der Kryokonit sich nicht ganz gleichmäßig, sondern in Löcher herabschmilzt, so müssen sich auch notwendigerweise bei dem Schmelzen auf der Unterfläche Vertiefungen oder vielmehr Aushöhlungen bilden, die sich mit Kies anfüllen. Diese Aushöhlungen werden sich mehr entwickeln, wenn sich der Gletscher über eine solche Grundmoräne hinbewegt, indem hier kein Mangel an Kies vorhanden ist, der infolge der Bewegung in seiner Vertiefung grundgeschliffen wird und der die Aushöhlung durch die bei der Reibung erzeugte Wärme vertiefen muss. Dass die Aushöhlung eine sehr regelmäßige längliche Form erhält und dass die Länge in derselben Richtung liegt, welche die Bewegung beschreibt, versteht sich von selbst. Diese Aushöhlungen können jedoch nur bis zu einem gewissen Grade vertieft werden, der von der Dicke und von dem Druck des Gletschers abhängt, sowie von der daraus erfolgenden Abschmelzung auf der Unterfläche, der Friktion etc. Es ist nämlich klar, dass das Eis ein gewisses Stück nach innen hinein so fest und der Kies so abgekühlt wird, dass die Abschleifung und Abschmelzung auf dem oberen Teil der Unterfläche, der Aushöhlung, das Gleichgewicht halten kann. Wenn sich der Gletscher zurückzieht, muss der Kies in diesen Unebenheiten in Gestalt der regelmäßigen Drumlins zurückbleiben. Infolge des starken Druckes der Gletschermassen, dem sie ausgesetzt waren, müssen sie notwendigerweise stark zusammengepresst und ganz dazu geeignet sein, dem Zahn der Zeit und des Regens so gut Widerstand zu leisten, wie dies der Fall ist. Die Asa bestehen bekanntlich aus ähnlichem Stein- und Kiesmaterial wie diese Hügel, auch liegen sie meistens auf den sogenannten Grundmoränen. Sie unterscheiden sich indessen von den bereits erwähnten Hügeln dadurch, dass ihr Material mehr verschlissen ist und von der Einwirkung des Wassers mehr ausgesetzt gewesen zu sein scheint. Wir haben ferner einen bestimmten schichtenartigen Bau, der ebenfalls darauf hinzudeuten scheint, dass das Wasser bei ihrer Bildung eine Rolle gespielt haben muss. Die Aser sind niedrige Bergrücken, die sich über lange Strecken hinziehen, in der Regel in paralleler Richtung mit den Scheuerstreifen oder mit der Bewegung des Eises. In Norwegen haben wir wenige Aserbildungen, möglicherweise finden sich einige auf Jäderen, in Schweden dagegen gibt es deren viele. In Schottland, England und Irland sind sie häufig, in Amerika verbreiten sie sich über große Strecken. Die Beobachtungen unserer Expedition vernichten mit einem Schlage alle Erklärungen, die es bis dahin über Aser oder Bachbildungen auf dem Eise oder in dessen Tunneln gegeben hat. Denn erstens fehlen, wie wir bereits gesehen haben, zum Wesentlichen die Bäche und zweitens fehlt das Material völlig, nämlich der Moränenschlamm und der Kies, womit die Rinnen der Bäche und Tunnel ausgefüllt werden sollten. Meiner Ansicht nach unterliegt es keinem Zweifel, dass die Aser durch Bäche gebildet sind, und zwar nicht oben auf dem Eise, sondern unter demselben. Alles Wasser, das durch das Schmelzen des Eises auf der Unterfläche erzeugt wird, muss sich einen Ablauf verschaffen. Dies ist aber nur möglich, indem es sich einen Abzug unter dem Eise aushöhlt. Selbstverständlich ist es dabei nicht die untere Schicht, sondern die obere Schicht, also das Eis selber, an dem das Wasser, indem es durch diese Abzüge fließt, zehrt. Dass die Bäche im Wesentlichen derselben Richtung folgen, welche die Bewegung des Eises beschreibt, ist selbstverständlich, da sie sonst gar bald in ihrem Lauf gehemmt würden. Da sich indessen diese Bewegung des Eises zum großen Teil nach der Abschrägung der Unterlage und nach den Tälern richten muss, so werden folglich auch die Bäche mehr oder weniger den letzteren folgen. Das heißt, ihr Lauf wird zu einem gewissen Grade mit der Hauptrichtung der jetzigen Bäche zusammenfallen. Wenn nun ein Gletscher, der auf der Unterseite von solchen Bächen durchschnitten ist, sich über eine sogenannte Grundmoräne hinbewegt, so ist es klar, dass ein Kies sich in den Rinnen der Bachläufe hineinpressen wird, das Zehren des Bachwassers an dem Dache seines Eisentunnels wird selbstverständlich noch größer werden, als es zu einer Zeit war, wo sich der Gletscher über festen Grund hinbewegte. Je mehr sich nun aber der Bach aufwärts in das Eis hineinfrisst, desto mehr Kies wird in den Bachtunnel eindringen, und der Bach wird sich notgedrungen bald über einen Rücken von Kies hinbewegen, der gleich den oben besprochenen Drumlins steigt, bis sich andere Kräfte melden und die weitere Entwicklung hemmen. Auf der anderen Seite ist es klar, dass ein Bach, der infolge eines starken hydraulischen Druckes von innen durch einen geschlossenen Kanal hindurchgezwungen wird, und zwar unter einem so kolossalen Druck, wie das darüberliegende Eis ihn ausübt, in hohem Grade die Fähigkeit besitzen muss, den Kies und die Steine der darunterliegenden Moräne mit sich fortzuführen. Kommt er indessen weiter an den Rand der Eisdecke heran, wo also das Eis selber dünner und infolgedessen der Druck von oben schwächer ist, so vermag es nicht mehr so große Mengen mit sich fortzuführen und muss daher beständig Kies und Steine ablagern, die, auf dem Boden des Baches liegen bleibend, die Spitze des darunterliegenden Rückens bilden. Hierdurch aber erhält dieser Rücken einen schichtenförmigen Bau und ein Material, das unter dem Einfluss und dem Transport des Wassers verschlissen ist. Wenn dann der Gletscher einmal zurückweicht, bleiben diese Kiesrücken unter den Bächen als Aser zurück. Dass diese nicht allemal in derselben Richtung liegen wie die Täler, sondern auch quer über dieselben hinweggehen können, ist ganz natürlich, denn der Bach muss, wie wir gesehen haben, im Wesentlichen parallel mit der Bewegung des Eises gehen. Und wenn diese über Täler hingeht, wird der Bach seinen Lauf natürlich an der einen Seite des Talbodens hinab und auf der anderen Seite hinaufnehmen, wie dies jeder Bach oder jede Quelle mit unterirdischem Lauf tut. Der Aas wird folglich seinerzeit in derselben Richtung liegen, wenn nicht der Gletscher bei seinem Rückzug andere, lokalere Bewegungen einschlägt und den Aas zerstört, was natürlich oft der Fall gewesen ist. Ende von Abschnitt 36, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau, im März 2025.